Ich kann bloß bayerisch. Basta. Oskar Maria Graf im New Yorker Exil. Eine Sendung zum 100. Geburtstag des Schriftstellers von Stefan Bergholz. Sie meinen, in der Steinwüste New York müsste ich mich eigentlich kaum wohlfühlen? Das ist durchaus falsch geraten. Ich lebe seit fast 25 Jahren hier. Sie haben den Eindruck in Yorkville, wie wenn Sie überhaupt in eine größere deutsche Provinzstadt kommen. Also es gibt natürlich alle Spezialitäten. Sie können alle Würste haben, Sie können jedes Bier haben, Sie können den billigen. Der ausländische Wein ist in Amerika momentan sehr billig. Sie können jeden deutschen Wein für einen Dollar haben. Der gute Wein. Und keine Stadt der Welt hat mir je so zugesagt. In keiner habe ich mich, einschließlich München und Wien, je so daheim gefühlt. Denn ich bin ja ein radikaler Stadtmensch und könnte nie einsam oder in einem Dorf auf dem Lande leben. Ich liebe das Anonyme hier so. Man ist unbehelligt, man ist einer wie alle und niemand kümmert sich um einen. Keiner schnüffelt und ist neugierig oder neidisch. Ich liebe die bayerische Landschaft. Ich kenne den bayerischen Menschen sehr genau. Aber ich würde nie wieder in meiner engeren Heimat leben. Ich bin merkwürdigerweise vom Land ein Mensch. Aber ich bin vollkommen für die Stadt immer gewesen. Immer. Und für die politische Atmosphäre einer Stadt. Und eine reinliche politische Atmosphäre einer Stadt in Deutschland habe ich nur erlebt im heutigen Berlin und in Hamburg. Da könnte ich leben. Oskar Maria Graf im Juni 1960. Ein Bayer auf Heimaturlaub. Ein Diasporit auf Stippvisite in der Heimat. Viermal nur kehrte der Schriftsteller nach 1945 zurück. Eine endgültige Rückkehr schloss er für sich bald aus. New York hatte ihm seit 1938 Unterschlupf geboten. Eine anonyme Arbeitsatmosphäre, die ein Schriftsteller braucht. Eine deutsche, ja bayerische Enklave, um in der Sprache heimisch zu bleiben. Und vor allem mehr Freiheit als irgendeine deutsche Stadt in der Adenauer-Ära. In den altmodischen Gedichten eines Dutzend Menschen veröffentlichte Graf 1962 seine Ode an New York. Im Ungefähren fällt mir ein, ich saß am Pier an einem Julitag in Schweiß zerronnen. Das hohe Schiff lag da, es roch nach Dampf und Gas, nach Meer und Fisch und Fauligem aus Abfalltonnen. Mir war so elend fremd und die Verzweiflung fraß mein Inneres kahl, denn mit vertriebenen Millionen kam ich aus Tyrannei und Schrecknissen Europas in ungewisser Flucht dahergeweht. Nach vielen Stationen war dies die letzte für den Emigranten ohne Pass und Geld. Und dumpf empfand ich nichts als das. Auch diese neue Fremde wird dich nicht verschonen. Wie alles, was die Zeit zu grauem Staub zerfraß, wirst du verwehen hier gleich jenem, was du je begonnen. Und sterben wirst du da, verwesen wie ein stinkend Aas. Und wir sind Pier 11, glaube ich, in Staten Island gelandet. Und ich gehe runter und der Graf und die Miriam stehen dort und begrüßt sich und so weiter. Und er sagt, willst du einen Kaffee haben? Da sage ich, ja. Geht einen Moment weg und bringt einen Kaffee in eine Pappkarton. Kaffee in der Pappkarton? New York, Zenit des Erdballs. Alles, was ich bin und war, hat sich in dich hineingesponnen. New York, New York, Prolog Amerikas. Lebendiges Vorbild der Vereinigten Nationen, die einmal deinem Beispiel folgend das, was sie jetzt sind, ablegen werden, um zu wohnen als freie Völker ohne Feindschaft, ohne Hass, in einer einzigen geeinten Welt. New York, Millionen in allen Ländern sehen in deinem schlanken Haus aus Glas das Tabernakel, welches ihre Hoffnungen bewohnen. dann fährt ein Taxi vorbei. Gelb. Nun habe ich alle amerikanischen Filme gesehen. Aber die waren ja schwarz-weiß. Da habe ich ja nicht gesehen, dass sie gelb sind hier. Das war so der erste Eindruck. Harry Escher. Befreundet mit Graf seit 1934 bereits. Aus den Brünner Tagen schon. Auch er ein Verfolgter, Jude und Kommunist. Auch er auf der Flucht in Europa seit Hitlers Machtantritt. Dank Graf gelang es ihm im Frühjahr 1941 noch, in die USA zu gelangen, nach New York. Auch Escher kam nicht mehr fort von dort. Außer ein paar Besuchen in Europa und Reisen quer durch die USA blieb er Diasporit, wie Graf und sein Kreis. Fremder in der Fremde. Zu Haus in ein paar Heimatlokalen. Daheim im alten Kulturkreis. In einem Brief an seinen Kollegen Kurt Pintus schrieb Graf im November 1943: Diesen Leuten kann man nicht mit Politik kommen. Sie verstehen die europäischen und ganz besonders die deutschen Probleme überhaupt nicht mehr. Sie verstehen aber auch die amerikanischen nicht. Sie werden, da sie rein erinnerungsmäßig und sentimental am Deutschen kleben bleiben, zu guter Letzt wahrhaft heimatlos oder, wie ich es nennen möchte, zwischenheimatlich. Bertolt Brecht, die Bücherverbrennung. Als das Regime befahl, Bücher mit schädlichem Wissen öffentlich zu verbrennen und allenthalben Ochsen gezwungen wurden, Karren mit Büchern zu den Scheiterhaufen zu ziehen, entdeckte ein verjagter Dichter, einer der Besten, die Liste der Verbrannten studierend, entsetzt, dass seine Bücher vergessen waren. Er eilte zum Schreibtisch, zornbeflügelt, und schrieb einen Brief an die Machthaber. Verbrennt mich, schrieb er mit fliegender Feder. Verbrennt mich. Tut mir das nicht an. Lasst mich nicht übrig. Habe ich nicht immer die Wahrheit berichtet in meinen Büchern? Und jetzt werd ich von euch wie ein Lügner behandelt. Ich befehle euch. Verbrennt mich. 1938 verfasste Brecht das Gedicht in Dänemark. Zur Erinnerung an Grafs aufsehenerregenden öffentlichen Protest gegen die Nazis 5 Jahre zuvor. Nach meinem ganzen Leben und nach meinem ganzen Schreiben habe ich das Recht zu verlangen, dass meine Bücher der reinen Flamme des Scheiterhaufens überantwortet werden und nicht in die blutigen Hände und die verdorbenen Hirne der braunen Mordbanden gelangen. Verbrennt die Werke des deutschen Geistes. Er selber wird unauslöschlich sein wie eure Schmach. Bekannt geworden war Oskar Maria Graf in der Weimarer Republik zunächst durch Bauernschnurren aus seiner bayerischen Heimat, mit Geschichten und Erzählungen vom Land. So war er festgelegt als Heimatdichter. Etwas derb, sehr humorvoll und mit einem Stich ins Pikant-Erotische. Sein bayerisches Dekameron, 1928 hurtig und effektvoll hingeworfen, verfolgte Graf ein Leben lang, stempelte ihn zum bayerischen Urvieh ab. Erst mit seinem Bekenntnisbuch »Wir sind Gefangene«, ein Jahr zuvor veröffentlicht, schaffte Graf den Sprung zum ernsthaften Schriftsteller. Seine rücksichtslosen Kindheits- und Jugendzeugnisse, sein klares pazifistisches Bekenntnis und die Schilderung der Münchner Räterepublik von 1918-19 ließen an Deutlichkeit nichts zu wünschen übrig. Mit der Zerschlagung der Münchner Räterepublik endet sein Buch. Graf sind die Augen geöffnet. Überall zogen lange Reihen verhafteter, zerschundener, blutig geschlagener Arbeiter mit hochgehaltenen Armen. Seitlich, hinten und vorne marschierten Soldaten, brüllten, wenn ein erlahmter Arm niedersinken wollte, stießen mit Gewehrkolben in die Rippen, schlugen mit Fäusten auf die Zitternden ein. Ich wollte aufschreien, biss aber nur die Zähne fest aufeinander und schluckte. Das Weinen stand mir hinter den Augen. Ich fing manchen Blick auf und brach fast um, sammelte mich wieder und sah einem anderen Verhafteten ins Auge. Das sind alle meine Brüder, dachte ich zerknirscht. Man hat sie zur Welt gebracht, groß geprügelt, hinausgeschmissen. Sie sind zu einem Meister gekommen, das Prügeln ging weiter. Als Gesellen hat man sie ausgenützt und schließlich sind sie Soldaten geworden und haben für die gekämpft, die sie prügelten. Und jetzt? Sie sind alle Hunde gewesen wie ich. Haben ihr Leben lang kuschen und sich ducken müssen. Und jetzt, weil sie beißen wollten, schlägt man sie tot. Wir sind Gefangene. Tage hindurch hörte man nichts mehr als Verhaftungen und Erschießungen. Die Räterepublik war zu Ende. Die Revolution war besiegt. Das Standgericht arbeitete emsig. Ich wartete auf nichts mehr als auf meine Verhaftung. Ich wünschte sie mir. Ich wusste endgültig, wohin und zu wem ich gehörte. Den Nazis muss Grafs Bekenntnis glatt entgangen sein. Als sie im Mai 1933 ihre lange geplante und schauderhaft inszenierte Bücherverbrennung auf dem Platz vor der Berliner Oper gegenüber der Universität durchführten, fehlte der Name Oskar Maria Graf. Ja, es soll sogar den Wunsch gegeben haben, sein Werk als Heimatliteratur für die Blut- und Bodenideologie in Beschlag zu nehmen. Graf zögerte keinen Augenblick und veröffentlichte in Wien seinen Protest »Verbrennt mich«. Laut Berliner Börsenkurier stehe ich auf der weißen Autorenliste des Neuen Deutschlands und alle meine Bücher, mit Ausnahme meines Hauptwerks »Wir sind Gefangene«, werden empfohlen. Ich bin also dazu berufen, einer der Exponenten des neuen deutschen Geistes zu sein. Vergebens frage ich mich, womit ich diese Schmach verdient habe. Von Wien führte ihn die Odyssee nach Brünn, schließlich nach der Teilmobilisierung der tschechoslowakischen Armee über Amsterdam in die USA im Juli 1938. Ein Zufall. In Europa hatte sich einfach kein anderes Land bereit gefunden, dem Staatenlosen Asyl zu gewähren. Worauf er sich mit seinem Abschied von Europa einließ, konnte Graf wohl nur ahnen. Doch tröstete er sich schließlich mit dem Schicksal seiner Vorfahren, verfasste nach einigen Nachforschungen seinen Aufsatz »Meine Familie und Amerika«. Meine Familie und Amerika sind alte Bekannte. Das ist schon deswegen merkwürdig, weil, wie kein Kenner abstreiten wird, alle Altbayern, die in dem Gefirr zwischen Donau und den Alpen und zwischen Isar und Inn leben, durchaus sesshaft und sehr skeptisch in Bezug auf den Wert irgendwelcher Ortsveränderungen sind. Als tief konservative, spezifisch bäuerliche Katholiken sagen sie sich, es kommt nichts Besseres nach. Arbeiten musst du überall und sterben tust du so und so, ob du jetzt in Hinterindien oder in einem bayerischen Dorf lebst. Und dann zählte Graf seine Ahnen und Urahnen auf. Namen aus dem 18. Jahrhundert bereits. Eine uralte grafische Tradition also, bis in seine Gegenwart reichend. Denn auch der ältere Bruder Eugen wanderte lange vor dem Ersten Weltkrieg bereits nach Amerika aus. Bruder Lorenz folgte und auch die jüngste Schwester Nandl hielt es schließlich nicht länger in der Heimat. Und da sollte ihm als 9. von 11 Kindern einer Bäckersfamilie aus Berg am Starnberger See bange sein? Von dem, wie ich nach Amerika gekommen bin, will ich nicht reden. Das ist unfreiwillig gekommen. Ein letzter Ausweg des Emigranten war es. Inzwischen ist abermals ein Neffe von mir aus unserem Heimatdorf ins Amerika gekommen. Er hat schier noch nach Dorf und Stall gerochen. Ich aber kann mir nicht helfen. Er wird bleiben. Jeder nimmt ja in die Fremde nur sich und seine Jugend mit. Nicht einmal die Heimat, bloß das Wesen von ihr. Ich lebe im sogenannten Vierten Reich. Das ist ungefähr der Gedanke von der 170. Straße Broadway West in Manhattan bis ungefähr 230. Straße. Da wohnen hauptsächlich deutsche Flüchtlinge und hauptsächlich jüdische Flüchtlinge, deutsch-jüdische. Da lebe ich, seitdem ich in Amerika bin, immer im gleichen Haus und schreibe und lebe dort vollkommen ruhig und abgeschlossen und gehe nur, wenn ich in der Wirtschaft oder wo gehe, ins deutsche Viertel nach Yorkville East. Das sind die eingesessenen, echten Deutsch-Amerikaner, das sind keine Immigranten. Wie frei waren die USA tatsächlich, als Graf im Juli 1938 ins Land kam? Es war die Zeit des New Deal. Roosevelt regierte. Es war eine Zeit der Arbeitsbeschaffung und öffentlichen Bauprogramme. Mit Staatskrediten wurde die Produktion angekurbelt, es gab Arbeitslosenunterstützung und Sozialversicherung. Die Weltwirtschaftskrise war überwunden. New York boomte und war mit seinem Vielvölkerstaat kultureller Mittelpunkt des Landes. Mittelpunkt auch des Exils an der Ostküste. Graf genoss die Offenheit der Bevölkerung. Knapp 4 Jahre nach seiner Ankunft schwärmte er in einem Brief an seinen Kollegen Kurt Kersten: Dieses gute, aufgeweckte Volk hier ist eben doch weit gesünder und wirklichkeitsnäher als wir vollgeladenen Europäer. Ich persönlich komme mit den Amerikanern genauso gut aus wie mit den lieben, unvergessenen Tschechen. Es ist alles Volk hier und da bin ich eben daheim. Drum habe ich noch nie Heimweh gehabt. Das Bier ist gut hier und man lebt eigentlich ein schönes Leben trotz aller Bedrückung. Es sind ja auch viele Freunde da und trotzdem ich nicht Englisch kann, die Amerikaner haben mich gerne. Grafs Jahre in den USA sind überschattet von ständigen Geldsorgen. Zeitweise rennt er als Verkäufer mit Faksimile-Ausgaben seiner Bücher herum, verkauft ab und an etwas nach Vorträgen oder Lesungen. Im Übrigen aber sorgt seine Frau Mirjam für den Lebensunterhalt. 2 Monate nach seiner Ankunft in New York übernimmt Graf den Vorsitz des Deutsch-Amerikanischen Schriftstellerverbandes, GAWA. Eine ehrenamtliche Aufgabe, die viel Schreibkram einbringt, später sogar antikommunistische Denunziationen. Und obwohl er sich schon früh über die Zerstrittenheit der deutschen Immigration beklagt, lässt er nichts unversucht, um bedrohten Kollegen in Europa zu helfen. Franz Werfel und Marc Chagall sind 2 der Prominenten, die es Graf zu verdanken haben, entkommen zu sein. Auf diese Weise gelingt es ihm sogar, seinen Freund Harry Escher, einen arbeitslosen Kommunisten, aus der Mausefalle Frankreich herauszubekommen. Auch der Journalist Will Schaber erhält sofort Hilfe, als er im September 1938, wenige Monate nach Graf, in New York landet. 1940 gelingt es Graf, dank eines Stipendiums, endlich sein ihm wichtigstes Werk, das Leben meiner Mutter, zu beenden und tatsächlich auch herauszubringen, in englischer Übersetzung allerdings. Es ist ein Buch vom Leben auf dem Lande, Familien-, Dorf- und Zeitgeschichte in einem. Es findet sich darin jener Kernsatz, den Graf in gewandelter Form und in anderem Zusammenhang immer wieder verwendet. Es gab Unrecht und Schlechtigkeit auf der Welt. Sie sagte nur, die Schlechtigkeit ist nicht umzubringen. Bloß wir dürfen nicht schlecht sein. Das hat mich, als ich genauer darüber nachdachte, tief überrascht. Und seither ist es mir oft vorgekommen, als hätte sie damit weit mehr gesagt als die weitschweifigsten Moralisten. Sie konnte nur gut sein zu anderen Menschen, mochten sie nun beschaffen sein wie immer, gehässig, misstrauisch und böse oder arglos wie sie. Und schließlich gab es nur einen einzigen gerechten Ausgleich, den Tod. Das systematische Erlernen der fremden Sprache gibt Graf bald auf, wegen seiner Faulheit und Begriffsstutzigkeit, wie er sagt. Fortan kultiviert er sein Bayerntum und findet auch in dieser Einschränkung noch Positives. In einem Interview erläutert Graf 1960: Ich spreche ja deshalb nicht Englisch und will nicht Englisch lernen, weil ich erlebt habe, dass alle meine Kollegen, wenn sie geschrieben haben, auf einmal sind englische Brocken in diese Sprache hineingekommen. Und das habe ich immer vermeiden wollen, weil die Sprache das Einzige ist, wo der Mensch und besonders der Schriftsteller nicht flüchten kann. Da ist er daheim. Und das darf nicht verändert werden. Da bin ich zu Hause. Natürlich, jetzt kann ich schon etwas mich verständigen, aber lesen kann ich nicht. Lesen kann ich überhaupt nicht. Auch hierbei ist ihm seine Frau Mirjam behilflich. Sorgt auch für Übersetzungen amerikanischer Schriftsteller beispielsweise, mit denen Graf sein eigenes Handwerk vervollkommnet. Etwas über meine Schwierigkeiten in Amerika heißt ein Aufsatz, in dem Graf auf seine typische Weise, schnurrenhaft und unterhaltsam, sein Eremitendasein in der neuen Heimat schildert. Eine erfundene Figur, Xaver Osterhuber, hilft Graf beim Zurechtfinden. Jeder redet die Sprache seines ursprünglichen Geburtslandes. Das hat mich auf die verwegene Schlussfolgerung gebracht, dass es im Grunde genommen gar keine wirklichen Deutschen gibt. Mir scheint seither das Argument, welches in diesem Zusammenhang mein langjähriger Landsmann und Freund Xaver Osterhuber manchmal an unserem Yorkwiller Stammtisch vorbringt, durchaus einzuleuchten. Vor allem schon deswegen, weil es zu gewissen Zeiten auch sehr praktisch ist. So gut nämlich wie wir Bayern, meint der Xaver, so gut haben es die Franzosen, die Engländer, die Russen und die Amerikaner und so weiter nicht. Wenn zum Beispiel eine deutsche Regierung was recht, was Saudummes oder ganz und gar was Schandbares macht, dass sich die ganze Welt darüber aufhält, wenn jeder Ausländer einen Zorn auf die Deutschen kriegt, das geniert uns gar nicht, durchaus nicht. Da sagen wir ganz einfach, was geht denn das uns an? Wir sind ja Bayern. Und echt demokratisch, wie er ist, der Xaver, billigt ja natürlicherweise dasselbe Recht auch jedem Schwaben, Hessen, Sachsen, Rheinländer und sonstigen Angehörigen eines deutschen Stammes zu. Ob sich hat ihn bei so einer Gelegenheit einmal ein Herr mit früherer Gymnasialbildung gefragt, ob sich eine solch beschämend undeutsche Auffassung etwa mit irgendeiner Logik auch nur im Geringsten begründen lasse? Aber da ist er bei meinem Freund an den Unrechten gekommen. Sieh, Herr, hat ihm der Xaver zungenfertig hinausgegeben, Sie, können Sie mir vielleicht sagen, ob in der heutigen Welt überhaupt noch was eine Logik und einen Vernunft hat? Witzigerweise ist er dabei sogar ins Hochdeutsche gekommen. Eine, sagt man auf Deutsch, will ihn der erboste Herr verbessern. Eine Vernunft, nicht einen. Worauf ihn der Xaver barsch und ein für allemal abgefertigt hat. Deutsch habe ich nicht gelernt, Herr. Ich kann bloß bayerisch, basta. Und nun kommt Graf erst so richtig ins Plaudern und gibt zum Besten, welche Ratschläge der gute Xaver alsdann noch verteilt habe. Dem Xaver verdanke ich auch, dass ich mich ziemlich schnell und reibungslos in New York eingewöhnt habe. Er nämlich, der schon seit anno 1922 in Amerika lebt, hat mir ganz das Gegenteil von dem eingeschärft, was mir alle anderen Freunde und Leute angeraten haben. Englisch ist seine Meinung gewesen, brauche ich überhaupt bloß so viel lernen, wie ich zum Einkaufen und Bestellen von Essen und Trinken notwendig habe. Glaub mir's, Oskar, hat er mich belehrt, uns Bayern hält man sowieso auf der ganzen Welt für Original-Rindviecher. Und das, mein Lieber, das hat seine Vorteile. Dabei musst du bleiben, verstehst du mich? Und sagt er, wenn ich in eine Kalamität kommen sollte, mach dich um Gottes Willen nicht mausig dabei, sonst frisst dich die Katz. Du tust dabei jedes Mal, als wenn dich die ganze Sache durchaus nichts angeht. Du verstehst absolut nichts, nicht ein Wort, verstehst du mich? Bayerisch eben, nicht? Bayerisch. An diesen Ratschlag habe ich mich stets gehalten. Er war sehr wirkungsvoll. Wie wirkungsvoll? Beweist Oskar Maria Graf im Folgenden in einer Anekdote, die in ihrer unbeirrbaren Querdenkerei durchaus an einen anderen bayerischen Komiker erinnert. Wie sich seine Verständigung im Land der unbegrenzten Möglichkeiten anhörte, schildert Graf auf anschauliche Weise. Von New York bin ich einmal nach Detroit in Michigan gefahren. Dort in den großen Autofabriken arbeiten viele Landsleute aus allen deutschen Gauen. Wie man weiß, gehört die amerikanische Eisenbahn nicht dem Staat, sondern verschiedenen Privatgesellschaften. aus Konkurrenzgründen bauen dieselben für stark befahrene Linien besonders schöne Luxuszüge, die immer einen anderen Namen haben. Gewöhnlich muss man, wenn man in einen solchen Zug umsteigt, etwas auf den ursprünglichen Fahrpreis aufzahlen. Vielfach wird in USA an der Bahnsperre ganz flüchtig oder überhaupt keine Fahrkarte kontrolliert. Die eigentliche Kontrolle geschieht im fahrenden Zug durch einen Beamten. Ich war recht zufrieden, denn ich hatte einen neuen Zug, den sogenannten Nickelblade, erwischt. Der war weit komfortabler als mein letzter und er hieß so wegen der glitzernden Nickelplatten um seine Waggons. Nach einer Weile kam der Kontrolleur und verlangte ein Aufgeld von $6 von mir. Selbstredend begriff ich gleich, was er sagte und wollte, aber ich hielt mich strikt an den Rat von Xaverl. Ich schaute den Mann zuerst einmal vollkommen verständnislos an, hielt ihm meine Fahrkarte hin und machte eine Miene wie ein Schwachsinniger. Der Mann wiederholte seine Forderung, aber für mich war bloß der Rat vom Xaverl maßgebend. I paid in New York, redete ich mit hartnäckiger Einfältigkeit auf ihn ein und schlug bekräftigend mit meinem Handrücken auf meine Fahrkarte. I paid, Herr. I paid in New York. Der Mann stutzte kurz, musterte mich finster und seinem Gesicht nach hätte er mir sicher weiß Gott was angetan, wenn es gegangen wäre. Ganz krebsrot wurde er vor Wut und belferte und wiederholte immer wieder diese ekelhafte Nachzahlung. Die umsitzenden Passanten glotzten schon und schüttelten die Köpfe. You see, Herr, wurde ich freundlicher, fasste ihn am Ärmel und redete ihm zu wie einem störrischen Gaul. I paid in New York. I paid dort. I paid, verstehen Sie? I paid. Aber es war nicht zu machen. Er wollte seine $6 von mir. Ja, Herrgott, I paid doch, Herr, schrie ich jetzt schon lauter und immer ungeduldiger. I paid. Hart blieb der Mensch, steinhart. Da habe ich ihm die Fahrkarte ganz nah unter die Nase gehalten und wiederum dringlich gesagt, you see, my ticket, I paid this in New York, I paid. Die Leute rundherum sind schon mehr und mehr lustig geworden und das hat mich couragierter gemacht und jetzt ging ich schon fast ins entrüstete Schimpfen über. Ja, Herrgott, I paid doch, I paid, I paid. Diese Festigkeit hat dem Kontrolleur das Wort verschlagen. Ganz grün vor Wut hat er mich auf einmal giftig angeknurrt. Go to hell, crazy man! Und weg war er. Er ist nicht mehr gekommen. Unbehelligt bin ich in Detroit ausgestiegen. Das hat tatsächlich etwas von Karl Valentins hartnäckig verdrehtem Humor. Verschroben, beharrlich, bauernschlau, den anderen zur Weißglut bringend, weil nichts mit Geduld und guten Worten zu erreichen ist. Und so bewundernd sich Graf zu seinem Bruder im Geiste bekannte und letztlich auch ratlos blieb gegenüber diesem urwüchsigen Phänomen, so genau und treffsicher fasste er einen Begriff vom bayerischen Humor. In seiner Essaysammlung »An manchen Tagen«, 1961 veröffentlicht, schreibt Graf zunächst zur Unterscheidung: »Bayerischen Humor gibt es allerdings zweierlei. Den, über welchen wir Eingesessenen lachen, und jenen, den die Fremden an uns belachen. Der erstere beruht auf unserer scheinbaren Unlogik und auf der Langsamkeit im Begreifen. Bei der Beurteilung des Letzteren bin ich nicht kompetent. Auf uns Bayern, die wir alle aus dem Bäuerlichen kommen, wirkt nur jener Humor, der zum Schluss irgendwie überrascht und nachdenklich macht. Nachdenklich nicht im Sinne eines In-sich-Gehens, sondern gewissermaßen als Erstaunen, als abruptes Überfallenwerden von einer Sache, deren Sinn uns jäh klar wird. gottgefällig ist unser Humor gewiss nicht, sondern ganz und gar von unserem kurzen Leben bestimmt. Und dieses Leben nehmen wir, wie es ist und wie es kommt. Es ist von Anbeginn ein unabänderliches, langsames Zu-Ende-Gehen, ein zäh dahinrinnendes Absterben, das nach unserem Dafürhalten mit Geduld ertragen werden muss und das sich leichter erträgt, wenn der Humor dazukommt. Dieser Humor erleichtert Graf wohl auch seine politischen Schwierigkeiten, ja Anfeindungen in den USA. Denn es ist tatsächlich nicht alles eitel Sonnenschein in der neuen Heimat. Vor allem hapert es lange Zeit mit Grafs Einbürgerung. Er bleibt staatenloser, rechtlos und ohne Pass. Auch nach Kriegsende kann er das Land zunächst nicht verlassen, weil ihm die Einreise nicht wieder gestattet wird. Graf ist, zumal in Zeiten des Kalten Krieges, eine unerwünschte Person. Misstrauisch beäugt von den US-Behörden, überwacht, durchsucht und ausgefragt. Doch Graf hält Stand. Seine Tochter, die heute noch am Starnberger See lebende Annemarie. Wie er ihm erzählt hat, wie er in Amerika die Staatsangehörigkeit nicht gekriegt hat, weil er nicht geschworen hat, dass er da eventuell, bis da in dem Ding steht, sein Land, sein zukünftiges sogenanntes Vaterland, mit der Waffe in der Hand verteidigt. Und das hat er prinzipiell nicht getan, weil er gesagt hat, das war ein Grund, warum er aus Deutschland gegangen ist. Und das ist sein Grundsatz und den kann er unmöglich weggeben. Das macht er nicht, nicht. Und da hat er dann ein paar Jahre gewartet, bis er die Staatsangehörigkeit endlich bekommen hat. Denn ohne die hätte er ja nicht mehr zurück können. Jeder Eid, egal auf welche Fahne, war dem überzeugten Pazifisten Graf ein Leben lang verhasst. Für diese Überzeugung ging er im Ersten Weltkrieg ins Irrenhaus. Für diese Überzeugung wählte er die Emigration. Für diese Überzeugung harrte er 25 Jahre lang als Staatenloser aus, bis 1958. Vor allem den Intellektuellen, die es doch besser wissen sollten, machte Graf wiederholt den Vorwurf, nicht gegen das Militär aufgestanden zu sein. In einem Brief von 1957 klärt Graf den Pazifismus für sich. Pazifismus, das scheinen alle, die sich leichtfertig so nennen, nie beachtet zu haben, besteht nicht etwa darin, dass ich gegen Militarismus und Krieg bin, weil ich nicht hingeschlachtet werde, sondern Pazifismus besteht darin, dass ich aus tiefstem moralischem Antrieb sage, es darf überhaupt nicht mehr vorkommen, dass Menschen durch Gewalt und Krieg ermordet werden. Pazifismus ist die Verantwortung des Einzelnen, der keinesfalls mehr mitschuldig werden will, dass andere wegen irgendeines nationalen oder sonstigen Schwindels in den Tod gehen. Den US-Behörden galt Graf als unzuverlässiges Element. Seine Zusammenarbeit auch mit Kommunisten und seine Sympathie für die Sowjetunion bis in die 50er Jahre hinein wurden ihm als Stalinismus ausgelegt. Bedingungsloser Antifaschismus war in westlichen Kreisen gleichbedeutend mit Moskau-Hörigkeit. In seinem New Yorker Roman »Die Flucht ins Mittelmäßige«, 1959 veröffentlicht, beschreibt Graf das politische Klima in den Vereinigten Staaten auch literarisch. Jene Zeit, als der Antikommunismus zur Hexenjagd wurde. Überall witterte man kommunistische Wühlarbeit und das Schnüffeln nach umfangreicher sowjetischer Spionagetätigkeit steigerte sich zu einer blinden Phobie in den Ämtern. Die Geheimpolizei, das Federal Bureau of Investigation, arbeitete fieberhaft. Jeder Club, jeder Mensch, der irgendwann einmal Sympathien für den Kommunismus oder Sowjetrussland bekundet hatte, wurde dutzendmal verhört, verdächtigt und aufgrund von Denunziationen privat geächtet und beruflich ruiniert. Gegenseitiges Misstrauen, Verwirrung, Angst und Furcht verbreiteten sich in der Öffentlichkeit und wuchsen zu einer allgemeinen Hysterie. Das FBI legte über Graf eine Akte an. Und von ehemaligen Weggefährten, Schriftstellerkollegen wie William S. Schlamm etwa oder Gerhard Seeger, wird Graf als Kommunist denunziert. Grundlage dieser Anschuldigungen ist Grafs Tätigkeit in den Jahren 1938 bis 1940, seine führende Position im angeblich kommunistisch gesteuerten Schriftstellerverband GAWA. In einem Brief an Leon Feuchtwanger erinnert sich Graf an diese Zeit. Dann wählten mich die Kollegen, wie Sie ja wissen, zum Präsidenten der German American Writers Association, obgleich ich ihnen dringend davon abriet, da ich ja kein Wort Englisch konnte und es überhaupt nicht mit so Ämtern habe. Kurzum, bald fingen die politischen Reibereien innerhalb dieses Verbandes an und Herr Schlamm, Seeger und andere witterten weiß Gott was für kommunistische Machenschaften. Herr Epstein, ehemals Redakteur der Wiener Roten Fahne, inzwischen aber wie Schlamm aus der KP ausgetreten und zu einem der wüstesten amerikanischen Vigilanten geworden, verfasste mit Schlamm und anderen eine Broschüre gegen den Strom, worin ich mit anderen, Manfred Georg und Klaus Mann etc., als Stalin-Agent in der Lederhose angeprangert wurde. Diese Broschüre übersetzten sie auf Englisch und sandten sie an jeden US-Senator. Von da ab begannen die Schnüffeleien der FBI. Stunden und Tage lang Hearings und Haussuchungen bei mir und meinen Freunden. Von 1943 bis 1964 reichen die Materialien in der FBI-Akte Oskar Maria Graf. Briefe wurden zensiert, Nachbarn befragt, Publikationen ausgewertet, Vorträge Grafs mitstenografiert, Agenten und Informanten auf ihn angesetzt. Die Überwachung war so umfangreich wie fehlerhaft. Daneben musste sich der Schriftsteller mehreren Verhören unterziehen. Eine Haussuchung fand bereits im Februar 1943 bei den Grafs statt. In einem Brief in die Heimat schreibt Graf im Juni 1951: Vor circa 3 Monaten wurde ich vom hiesigen Naturalisationsamt plötzlich zu einem Verhör geladen. Dieses Verhör dauerte von vormittags 10 Uhr mit einer Stunde Mittagszeit bis abends um 5 Uhr. Und ich wunderte mich nur so, was man von mir im Lauf der Jahre alles zusammengetragen hat, um mich partout zum Kommunisten zu stempeln. Uralte Beiträge in sozialistischen und kommunistischen deutschen Zeitungen aus den Jahren 1924 bis 1930. Zuschriften an irgendwelche Emigrationsblätter zugunsten der Befreiung Niemöllers, Thälmanns und anderer. Ich war einfach platt. Das also gilt. An irgendeine Entwicklung glaubt so ein Amt nicht. Und ich kann Ihnen sagen, so ein Verhör geht zwar in ganz urbanen Formen vor sich, aber was Sie da gefragt werden, erinnert sehr oft an Verhöre, wie ich sie von der Gestapo und der GPU las. Diese merkwürdige Verbundenheit der Polizeien auf der ganzen Welt erinnert mich stets an, ich kann mir nicht helfen, Prostitution. Man dient sich sozusagen, ganz gleich unter welchem Regime man ist, gegenseitig in die Hände. Erst mit dem Ende der McCarthy-Ära, Ende 1954, bemüht man sich in den Behörden auch im Fall Graf um ein differenzierteres Bild. 1958 erhält Graf endlich seine US-amerikanische Staatsbürgerschaft. Mit Sonderstatus sozusagen. Denn eigens für ihn hat man einen Schwur formuliert, in dem auf alles verzichtet wurde, was den Militär- und Kriegsdienst betraf. Als Graf endlich wieder vollwertiger Bürger mit allen Rechten geworden ist, zeigt er sich sehr dankbar und preist wiederholt die amerikanische Liberalität und Demokratie. 1960 legt der Weltbürger Graf noch einmal ein eindeutiges Bekenntnis seiner politischen und moralischen Position ab. In einer Nachschrift zu seinem Verbrennt-mich-Pamphlet an die Nazis heißt es: Ich war nie Parteisozialist und habe mir nicht erst von marxistischen Schriftgelehrten sagen lassen müssen, was Sozialismus ist. Mir ist, um mit Gorki zu reden, mein Sozialismus von Kind an auf den Rücken geprügelt worden. Das hat mich nicht etwa aus einem inneren Wagnis, sondern gleichsam instinktiv und zwangsläufig zum Rebellen gemacht. Der Rebell bedarf keiner sozusagen moralischen Zurede von anderer Seite. Er handelt nicht nach dem Rezept einer politischen Überzeugung, die ihm von irgendwelchen politischen Ideologen oktroyiert worden ist, sondern einzig und allein aus einer grundmenschlichen Empörung gegen jeden Missbrauch der Schwächeren durch die Stärkeren. Aus der erlittenen Einsicht, dass Unrecht und Unmenschlichkeit, niederträchtiger Massenbetrug und chauvinistische Völkerverhetzung gemeine Verbrechen asozialer Machthaber sind. In den USA lebt Oskar Maria Graf in seiner eigenen Welt. Rückzugsmöglichkeiten, eine Heimat in der Fremde, bleiben zum einen seine Wohnung, zum anderen sein Emigrantenkreis am bayerischen Stammtisch in Yorkville. Die kleine Wohnung in der Hillside Avenue 34, 2 Zimmer, 6. Stock unter dem Dach, bleibt ihm von 1938 bis zu seinem Tod erhalten. Eine Welt für sich. Ein Raum, in dem sich träumen und arbeiten lässt. An den Wänden hängen die Fotos seiner Lieblinge. Seine Mutter, Tolstoi, Goethe, Lenin, Marx, Thomas Mann. Und in Manhattan, Downtown, sitzt Graf regelmäßig am Bayerischen Stammtisch. Da treffen sich sozusagen die alten Schicksalsgenossen aus der Emigration und langsam hat sich das herumgesprochen und nun kommt natürlich jeder, weil er weiß, wo er mich trifft am Mittwoch, dorthin, ob er nun aus Europa kommt oder von einem anderen Land. Harry Escher erinnert sich. Der Stammtisch hat angefangen im Jahr 43. Da hat meine Frau und ich den Graf zufällig an der East Side getroffen. Und da gab es, weil doch Amerika doch sehr kriegsbewusst war, da waren doch Einschränkungen. Weil sicher, 3 Tage in der Woche konnte man kein Fleisch essen. Aber im Restaurant konnte man Fleisch essen. Da sind wir ins Alt-Heidelberg gegangen. Das war ein Restaurant, das existiert noch. Und haben dort gegessen. Da sagt der Graf, und ich gesagt, ja, das können wir doch öfter machen. Treffen wir uns wieder. Haben uns wieder getroffen. Es sind feuchtfröhliche Treffen. Einmal in der Woche, mit Klatsch und Tratsch und Spott über alles und jeden. Hier kann Graf wieder den Unterhalter spielen. Hier kann er wieder aus seinen entstehenden Büchern vorlesen. Hier kann hitzig gestritten werden. Und hier finden Neuankömmlinge oder Durchreisende eine erste Anlaufstelle. Auch der Journalist Will Schaber erinnert sich noch gut an die regelmäßigen Runden mit Graf. Man hat gegenseitig gesprochen über Ereignisse in der Stadt, über Kunstausstellungen, über Theater und solche Dinge. Auch über Politik natürlich, Literatur. Der Graf hat sich immer abgezweigt und hat immer mit einer Person gesprochen. Ist sich einmal zu dem und einmal zu jenem, nicht wahr? Ging vom einen zum anderen. Stefan Heim, der war auch bei uns am Stammtisch. Stefan Heim kam, ich glaube, er war damals Captain in der amerikanischen Armee. Und er kam, glaube ich, in Uniform. Hat sich der Graf aufgeregt. Irgendwas hat sich aufgeregt, ich glaube, es war das. Hatte er den verekelt. Der ist nie mehr wiedergekommen. Der konnte einen also derart mit satirischen Genuss sozusagen zerfleischen. Ganz böse. Aber Sie haben da interessante Menschen getroffen. Ich habe zum Beispiel einen Pianisten getroffen, den ich sehr geschätzt habe, namens Applebaum. Der hat eine ganze Serie von Beethoven-Aufnahmen gemacht, in der Westminster Recordings. Es waren interessante Leute da immer. Auch der Raffaello Busoni, der Maler, der Verstorbene, war auch immer da. Und natürlich gelegentliche Gäste wie der deutsche Besucher, nicht wahr, zu dem kamen. Brecht habe ich nie erlebt, aber Brecht kam ein paar Mal. Grafs krachledernes Auftreten in großer Runde war bloß Schein. Dahinter verbarg sich seine Verletzlichkeit und Sensibilität. Grafs dritte Frau Gisela, die er 1962 geheiratet hatte, auch sie, deutsch-jüdische Emigrantin wie die verstorbene Miriam, erinnert sich an die lauten Bierseidelrunden. Aber am Ende des Stammtisches, sehr oft so um 12 Uhr nachts, 1 Uhr morgens, wenn er etwas getrunken war, hat er sein kleines Heftchen aus der Tasche gezogen, in dem er seine Lieblingsgedichte hatte. Ganz zarte Gedichte meistens, zarte Liebesgedichte. Und die hat er also unbeschreiblich gut rezitiert. Also niemand konnte ihm widerstehen. Gegen die Vereinsamung in der Metropole sollte der Stammtisch sein. Gegen die Atomisierung der Emigranten, wie es Graf nannte. Eine zwanglose Geselligkeit eben, mit Ulkerei oder Heiterkeit und Betrunkenheit, in der man sich selbst nicht so ernst nehmen solle. 1950 schreibt Graf in einem Brief an einen Starnberger Journalisten: Da gibt's Schnitzel und Schlachtschüssel und Schweinsbraten mit Gurkensalat und Knödel wieder heim. Da spielt einer mit der Zither und wir geben bei gehobener Stimmung unsere urbayerischen Lieder zum Besten. Ich immer das König-Ludwigs-Lied. Und auf den Bergen wohnt die Freiheit, und auf den Bergen ist es schön, Ja, wo des König Ludwigs Zweiten alle seine Schlösser stehen. Mit Gloriformen und Bandagen traten sie behendig auf. Nach Schlossberg haben sie ihn hingefahren. Dorten endet dann sein Lebenslauf. Dr. Guten und der Bismarck, den man auch den großen Kanzler nennt, haben ihn in Szene gestessen, indem sie ihn von hinten angerinnt. Feiger Kanzler, deine Schande, die trage dir ganz gewiss kein Ehrenreis. Du stunst ihm nicht in offenen Kampfe der Rippenstoß von hinten her uns das beweist. Und auf den Bergen wohnt die Freiheit, und auf den Bergen ist es schön. Ja, wo des König Ludwigs Zweiten alle seine Schlösser steht. Ich hab auch nie so von ihm gehört, dass er unbedingt zurück wollte. Dass er vielleicht eine Bleibe, ein zweites Bein, ja. Aber ob der ganz zurück wollte, ich weiß es nicht. Ich zweifle. Denn der größte Teil von seinen persönlichen Freunden, jetzt abgesehen von der Familie, war doch drüben. Und wo ist die Heimat? Dort, wo man seine Bekannten hat, mit denen verkehrt. Und die waren drüben. So urteilt Paul Huber, der heute noch in Grafs Geburtsort Berg am Starnberger See wohnt und Graf bei seinen Besuchen in Deutschland nach 1945 öfter traf. Und so ähnlich drückte es tatsächlich auch Graf selber aus. Was sollte er in einem Land, wo er kaum noch jemand kannte? Dazu kam die politische Restauration im Deutschland Adenauers, die Graf abschreckte. Dazu kam die fehlende Aufmerksamkeit für die vertriebenen Schriftsteller, persönliche Verletzungen und Kränkungen durch Kultur- und Politbürokraten in seiner ehemaligen Heimat. Nein, Bittsteller wollte Graf nicht sein. Und für sein antifaschistisches Werk, das er im Exil geschaffen hatte, fand er im Westen kaum Abnehmer. Gerade dieses Werk zeigt Grafs politische Einstellung am deutlichsten. Im Zeitroman Der Abgrund schildert er den Untergang der Weimarer Republik und sucht nach den Ursachen für die Katastrophe. Im satirischen Roman Anton Sittinger beschreibt Graf das Verhalten eines kleinen Bürgers, der dem Nationalsozialismus zum Sieg verhilft. In Unruhe um einen Friedfertigen stellt er die nationalsozialistische Machtergreifung auf dem Lande dar. Und mit seiner Utopie, die Erben des Untergangs, entfaltet Graf die Vision von einer Gesellschaft nach einem Atomkrieg. Dieser Roman einer Zukunft, wie Graf ihn nannte, kann auch als politisches Testament des Schriftstellers gelesen werden. Die Ablehnung seiner Bücher in der Bundesrepublik aber erklärte Graf 1964 einem deutschen Reporter. Vielleicht, weil sie zum Beispiel der Roman Unruhe, den ich für einen meiner besten Romane halte, ne? Weil das politische Bücher sind. Ich bin, und das sage ich immer wieder, ein engagierter Schriftsteller. Ich bin der Auffassung, dass der Schriftsteller nicht nur Bücher schreibt zur Unterhaltung oder weil er Künstler ist, sondern um das Volk zu erziehen. Dazu muss aber der Schriftsteller hinter seinem Wort stehen. Darum sage ich immer, für mich ist nicht Kunst da, damit ich schön unterhalte oder lustig bin, sondern für mich ist Kunst da, dass ich hinter dem Wort stehe und dass ich den Beweis gebe, dass ich, wenn es darauf ankommt, für dieses Wort ebenso einstehe und leiden kann wie jeder andere. Graf blieb bis an sein Lebensende in New York wohnen. Er wurde Diasporit, so wie er es in seinem großen New Yorker Roman »Die Flucht ins Mittelmäßige« literarisch zu verarbeiten suchte. Im März 1954 schreibt er an einen Freund: »Der Kernpunkt aber ist der in deinem Brief, dass erst nach Beendigung des Kriegs unsere Emigration anfing. Genau das habe ich in dem Roman, den ich seit circa einem Jahr schreibe, endlich zu präzisieren versucht. Freilich neben vielem anderen.« Wie hatte sich Graf mit diesem Roman abquälen müssen? Wie hatte er wieder und wieder neue Fassungen angefertigt, das Begonnene erneut liegen gelassen, um es noch einmal umzuformen? Jahre benötigte er, um endlich eine Form zu erringen, die veröffentlicht werden konnte. Von 1953 bis 1959 reichte seine Anstrengung. Schließlich schrieb er vorne in das Buch die Bemerkung: Alle Personen und deren Handlungen sind frei erfunden. Eine reine Schutzbehauptung. Die Flucht ins Mittelmäßige ist ein Bekenntnisroman über sich und seinesgleichen. Ein autobiografischer Roman aus dem New York der späten 40er und frühen 50er Jahre. Rücksichtslos und trostlos zugleich. Harry Escher beispielsweise ist Graf heute noch gram über die Enthüllungen. Er hat ein paar sehr schwere Zeiten hier gehabt. Psychologisch, Mensch, in seinem Alter, er wusste, er kann nicht schreiben mehr. Er hat dieses sehr schlechte Buch, meiner Ansicht nach, Flucht ins Mittelmäßige. Da bin ich drin, Charlie, it's me. Und die anderen Freunde, das ist so verfahren. Nicht, weil es nicht sehr günstig ist, einfach falsch. Er hat gewisse Dinge hier in dem Land einfach nicht begriffen. Dass Graf einige Fehler unterliefen, wohl auch Unstimmigkeiten, und vor allem, dass er sich mit diesem Roman so elend abquälen musste, über 6 Jahre hinweg mindestens 6 verschiedene Fassungen produzierte, lag an seiner völligen Isolation. Diesmal las er das entstehende Buch nicht im Freundeskreis vor, wie sonst üblich. In einem Brief schreibt Graf im November 1957: Mir fehlt diesmal die Resonanz eines Hörerkreises. Ich pflegte nämlich stets ein Buch, das ich schrieb, einem Freundeskreis von Anfang bis zu Ende in jeweiligen Abständen von einer Woche vorzulesen. Das kann ich diesmal nicht, weil all diese Freunde in dem neuen Roman Figuren sind. Und diese Figuren sind nicht immer schmeichelhaft beschrieben. Sie hassen sich und sie lieben sich. Sie kommen nicht voneinander los. Sie schwätzen und schwätzen und leben in der Vergangenheit. Tun noch immer so, als sei ihre Zeit nicht längst abgelaufen. Es sind Berufsemigranten, die unter sich geblieben sind, im ewig gleichen Lebensekel, im ewig gleichen Kreis der Heimatsprache. Unsere beste Zeit hat uns die Hitlerei gestohlen. Ganz gleich, ob im KZ oder sonst wie, ganz gleich. Weg ist sie. Weg. Die Zeit. Verstehst du? Heraus sind wir aus ihr, ganz raus. Das hat uns fremd gemacht. Nicht die Emigration. Nicht entwurzelt und zerstreut sind wir. Fremd. Fremd ist einer dem anderen. Fremd. Angst und Furcht und Unsicherheit machen uns verlogen, weil sie natürlich keiner zeigt. Misstrauisch umlauern wir uns gegenseitig. Und um die Selbstentlarvung auf die Spitze zu treiben, schafft sich Graf gleich 2 Figuren, in denen er sich spiegeln kann. 2 alternde Emigranten, beide Zyniker. Beide zerfressen von Eitelkeit und Selbstmitleid und Ehrgeiz bis zur Selbstvernichtung. Beide Schriftsteller, die letztlich scheitern. In einem Gespräch sagte Graf 1958: Es gibt keine Weiterentwicklung für diese Leute. Sie begeben sich in ein Vakuum. Sie leben in der Diaspora, auch wenn sie sich für die wildesten Amerikaner halten und sich so geben. Natürlich ist mein Schicksal davon nicht zu trennen. Man muss sich mit der Mittelmäßigkeit abfinden. Das gilt auch für mich. Ich habe mir nie eingebildet, ein Genie zu sein. Folglich habe ich auch meinen Frieden mit der Mittelmäßigkeit gemacht. Deshalb auch war New York der richtige Platz für Leute wie ihn, urteilte Graf. Anonyme, grenzenlose Freiheit. Leben wie ein gleichgültiger Dutzendgast in einem Riesenhotel. Die Fremde nicht mehr spüren. Ein kleines Rädchen in der Geschichte der Menschheit sein. Wie heißt es im Roman über die Bewohner der Metropole? Sie lieben sich mit geschwinder Zärtlichkeit und hassen sich grimmig. Sie hängen aneinander und belügen und betrügen sich in den gewohnten Formen der Höflichkeit. Sie zeugen Kinder, die genauso leben wie sie. Und sie sterben schließlich, ohne dass die Masse Leben, die sie ausmachen, eine Lücke bekommt. Und keiner ist denkbar ohne das Ganze. Und jeder ist ein winziges Gliedchen im Räderwerk des Getriebes, ein kleines Geräusch im großen Lärm der Millionenstadt und fühlt sich geborgen und ist zufrieden. Mag sein, dass Graf in seinen letzten Lebensjahren die frühere Schaffenskraft nicht mehr erreichte. Seine Selbstzweifel nahmen zu gewiss. Hinzu kamen schmerzhafte, lähmende Krankheiten. Unproduktiv oder zynisch wurde er nicht. Seine Sorgen um den Weltfrieden nahmen zu. Er geißelte den Vietnamkrieg der Amerikaner und den Rüstungswahn der Großmächte. Er mischte sich mit offenen Briefen in die Politik ein. Graf legte Essays vor, stellte einen Gedichtband zusammen, vereinigte autobiografische Erzählungen zu einem Band und legte schließlich 1966, ein Jahr vor seinem Tod, den zweiten Band seiner Erinnerungen vor. Gelächter von außen, aus meinem Leben 1918 bis 1933. Seinen endgültigen Abschied von der Heimat aber hatte er bereits Ende 1961 veröffentlicht. Was mich bei meinen Deutschlandbesuchen gerade in der wirtschaftswunderlichen Bundesrepublik am meisten anwiderte, war, ganz abgesehen von einem bereits latent gewordenen Antisemitismus, das wiedererwachte, engstirnig provinzielle deutsche Tüchtigkeitsprotzentum, gepaart mit der durchgehenden spießbürgerlich-nihilistischen Prasserstimmung. Nach uns die Sintflut. Hauptsache ist, mir geht's gut. Ich war zu keiner Zeit ein Patriot oder ein Nationalist, schon überhaupt nie. Das hat sich in Amerika nicht geändert. Aber ich liebe New York, weil es jene Wunschstadt ist, die ich immer gesucht habe. Im Kleinen ein Abbild in Frieden vereinigter Nationen. Unter Heimweh direkt hat er nichts gelitten. Ich glaube, Heimweh hat er erst ganz am Schluss gehabt, als er schon sehr krank war. Da hat er von der Landschaft und von Bayern viel gesprochen. Aber er schreibt es auch in einem seiner Bücher. Er war ein Kosmopolit geworden. So urteilt seine Witwe Gisela Graf. Der deutsche Volksschriftsteller Oskar Maria Graf blieb stark genug, um den Widrigkeiten des Exils zu trotzen. Seine Lesungen in Deutschland aber nach 1945 begann er stets mit einem Gedicht, das nicht von ihm stammte, ihm aber aus der Seele geschrieben zu sein schien. Max Hermann Neisse hatte es 1936 im Londoner Exil veröffentlicht. Max Hermann, ein deutscher Dichter. Ein deutscher Dichter bin ich einst gewesen. Die Heimat klang in meiner Melodie. Ihr Leben war in meinem Lied zu lesen, das mit ihr welkte und mit ihr gedieh. Die Heimat hat die Treue mir nicht gehalten, sie gab sich ganz den bösen Trieben hin. So kann ich nur ihr Traumbild noch gestalten, der ich ihr trotzdem treu geblieben bin. In ferner Fremde mal ich ihre Züge, zärtlich gedenkend, mir mit Worten nah. Die Schwalbenzüge und die Abendzüge und alles Glück, das einst mir dort geschah. Doch hier wird niemand meine Verse lesen, ist nichts, was meiner Seele Sprache spricht. Ein deutscher Dichter bin ich einst gewesen. Jetzt ist mein Lied ein Spuk wie mein Gedicht. NDR 3, Kulturforum. Ich kann bloß bayerisch, basta. Sie hörten eine Sendung von Stefan Bergholz über Oskar Maria Graf im New Yorker Exil zum 100. Geburtstag des Schriftstellers am 22. Juli. Es sprachen Helmut Kraus, Hans Kemner und Rudolf-Jürgen Bartsch. Tontechnik Mario Hohmann. Regie Anna Hartwig. Die Redaktion der Sendung hatte Wendt Kessens. NDR 3 Belcanto Museum. Streifzüge durch die Geschichte der Gesangskunst. Am Mikrofon Jürgen Kesting. Vor knapp 30 Jahren, 1966, veröffentlichte der englische Musikhistoriker John Stratton im Recorded Sound Journal einen Essay unter dem Titel Operatic Singing Style and the Gramophone. Der brillante Essay verfolgt im Spiegel der Schallplatte die Wandlungen des Singens im Verlauf des letzten Jahrhunderts. Dabei weist Stratton nach, dass das vormals sorgsam austarierte Gleichgewicht zwischen dem Expressiven und dem Dekorativen in diesem Jahrhundert mehr und mehr gestört worden ist. Zugespitzt gesagt, kurz nach der Jahrhundertwende geriet der Sänger Virtuose als Diabolos in Musica in Verruf. Er wurde vom Sänger-Darsteller abgelöst. Denn vom Realismus oder Naturalismus der Darstellung erhoffte man sich die Wahrheit der Aussage. Auf diese Wandlungen des Singens hat kein Sänger stärker eingewirkt als der russische Bassist Fedor Schaljapin. Пока. И молока.